Ja, usłyszałem. Ja, myśmy next kind of friends. Meine Chinka man sehen, nicht am Rand. Große Steps, bro, ich lebt. Stay high, denn wir haben sie bleibt. Stay high, wait, wait, wait. Murder on the beat, so it's not. Ich bin next, ja. Keine Friends, ne. An meiner Chain kann man sehen, ich hab Racks, ja. Große Steps, ja. Bro, ich flex, ja. Stay high, Digga, ja. Wir sind blessed, ja. Ich bin next, ja. Keine Friends, ne. An meiner Chain kann man sehen, ich hab Racks, ja. Große Steps, ja. Bro, ich flex, ja. Stay high, Digga, ja. Wir sind blessed, ja. An meiner Seite, ja. Meine Fam, ja. Money rain auf die Bitch und sie dance, ja. Ich mache Cash, ja. Marketing-Genie, ja. Du schreibst ein 6, ja. In Mathe und Chemie, ja, ja. Diamanten, ja. Baguette, ey. Sie spreizt die Beine, ja. Als würde es Ballett. Geh ins Boa, es ist Date. So viel Drip, so wie ein Lake. Liefer Hits wie Cassius Clay. Ihr seid nicht auf meiner Wave, Wave, Wave. Ich bin next, ja. Keine Friends, nein. An meiner Chain kann man sehen, ich hab Racks, ja. Große Steps, ja. Bro, ich flex, ja. Stay high, Digga, ja. Wir sind blessed, ja. Ich bin next, ja. Keine Friends, ne. An meiner Chain kann man sehen, ich hab Racks, ja. Große Steps, ja. Bro, ich flex, ja. Stay high, Digga, ja. Wir sind blessed, ja. Bruder, sag mir, was für Bremsen. Mein Mercedes hält von selbst. Was für Dancehall, ich mach Rappen wieder fresh. Glitzer, Glitzer. Eure Louis V Supreme waren gefälscht. Was für Style, ich trag das teuerste bei Sense. Der Autopilot fährt mich über deutsche Autobahn, ja. Ich hab alles, was ich will, doch nehme davon nix ins Grab. Nix. Meine Mama, meine Brüder, alle Rechnungen gezahlt. Wie war dreimal Gold und alles ohne Feature. Lass mich Charms, ja. Nimm mal Land, ja. Ey. UFO pass den Ball, ich schieß ihn wie Tsubasa. Shoot. Hör Mobamba, ja. Sie spürt mein Mana. Ey. Ich bin der Trainer, doch ich wechsel nie die Mannschaft. Niemals. Wir sind next, ja. Keine Friends. Keine Friends.